In einem Video, das die syrische Hilfsorganisation Weißhelme im Internet veröffentlicht hat und das als authentisch eingestuft wird, erklärt ein Mann, was sich in der Nacht in dem Dorf Urma al-Kubra zugetragen hat. Das ist das Lager des syrischen Roten Kreuzes. Hier waren 20 Fahrzeuge, LKW, voll mit Nahrung, Medizin, Windeln und Decken. Am Abend um 19.30 Uhr hat ein Hubschrauber des Regimes in Damaskus diesen Ort mit 4 Fassbomben, Behältern, die mit Brennstoff und Schrapnells gefüllt waren, angegriffen. Rettungsteams sind gekommen, um die Verletzten zu bergen. Aber das Regime hat noch einmal bombardiert. Das Regime und die Russen. Und sie haben dabei das Lager des Roten Kreuzes zerstört. So, the regime and Russia target this place and kill the staff of the Syrian Crescent. Darüber hinaus habe der Angriff insgesamt 12 Fahrer und Mitarbeiter des Roten Kreuzes das Leben gekostet, sagen Aktivisten in Syrien. Nach UN-Angaben wurden 18 Fahrzeuge des Konvois, der aus insgesamt 31 LKW der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes bestand, zerstört. Genau wie das Lagerhaus. Der UN-Sekretär für humanitäre Fragen, Stephen O'Brien, zeigte sich entsetzt. My heart goes out to all those. Mein Herz ist bei all denen, die Angehörige verloren haben. Äußerst mutige Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die sich selbstlos für ihre syrischen Mitmenschen eingesetzt haben. Oder auch Retter, die von außen gekommen waren, um das zu leisten. Es war ein Konvoi von UN und syrischem Roten Kreuz. Die Fahrzeuge waren klar gekennzeichnet, die Bewegungen waren bekannt gegeben worden, genau wie ihre Koordinaten. Wenn bei einer schnellen, unabhängigen Untersuchung herauskommt, dass der Konvoi gezielt angegriffen wurde, dann würde das auf ein Kriegsverbrechen hinauslaufen. In den syrischen Vormittagsnachrichten des Staatsfernsehens wurde der Angriff nicht erwähnt. Die Nachrichten begannen vielmehr mit einer Meldung über diplomatische Verpflichtungen von Staatspräsident Bashar al-Assad. Danach wurde immerhin noch einmal die Meldung der syrischen Streitkräfte verlesen, die gestern Abend das Ende der Waffenruhe in dem Kriegsland bekannt gab. Für das Scheitern der Feuerpause macht das syrische Militär die sogenannten bewaffneten terroristischen Gruppen verantwortlich, also alle Gegner der Führung in Damaskus. Sie hätten die Feuerpause ausgenutzt, um sich neu zu formieren und Gebiete unter Kontrolle der Regierung anzugreifen, so das syrische Militär weiter. In verschiedenen Gegenden habe es mehr als 300 Verstöße gegen die Waffenruhe gegeben. Syriens Armee habe dagegen größte Zurückhaltung an den Tag gelegt. Damit war dann nach der Erklärung Schluss. Mehrere Rebellenstellungen wurden in und um Aleppo angegriffen. Und auch heute sollen Jets ein Gebiet nördlich von Aleppo bombardiert haben, teilte die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Südlich der Stadt kam es zwischen Anhängern der Regierung und Regimegegnern zu Kämpfen um eine Versorgungsroute.